Erster wir, die wir im Glauben stark sind, haben die Pflicht, die Schwächen der Unstarken mitzutragen, anstatt nur an uns selbst zu denken. Zweiter jeder von uns sollte sich so verhalten, dass es seinem Mitmenschen gefällt und ihm dabei hilft, im Glauben zu wachsen. Dritter auch Christus hat nicht nach seinem eigenen Vorteil gesucht, sondern er hat die Beleidigungen ertragen, die eigentlich gegen Gott gerichtet waren. Vierter alles, was früher in der Schrift aufgeschrieben wurde, dient zu unserer Belehrung, damit wir durch Geduld und Trost Hoffnung gewinnen. Fünfter möge Gott, der uns Geduld und Trost schenkt, euch helfen, einmütig und nach dem Vorbild von Jesus Christus zusammenzuleben. Sechster dann könnt ihr Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, gemeinsam mit einer Stimme loben und ehren. Siebter deshalb nehmt einander herzlich an, so wie Christus euch angenommen hat, damit Gott dadurch geehrt wird. Achter ich sage euch, dass Christus ein Diener der Juden wurde, um die Treue Gottes zu beweisen und die Versprechen an die Vorfahren zu bestätigen. Neunter die anderen Völker aber loben Gott wegen seiner Barmherzigkeit, wie es geschrieben steht, darum will ich dich unter den Völkern preisen, 10. An einer anderen Stelle heißt es, freut euch, ihr Völker, gemeinsam mit seinem eigenen Volk Israel, 11. Und weiter steht geschrieben, lobet den Herrn, alle Völker, und alle Nationen sollen ihn preisen, 12. Auch der Prophet Jesaja sagt, es wird ein Nachkomme aus der Familie Isais kommen, der über die Völker herrscht und ihnen Hoffnung gibt, 13. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit Freude und Frieden im Glauben, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wächst. 14. Meine Brüder, ich bin fest davon überzeugt, dass ihr voller Güte und Wissen seid, so dass ihr euch gegenseitig ermahnen könnt. 15. Dennoch habe ich euch in diesem Brief einige Dinge sehr deutlich geschrieben, um euch an die Gnade zu erinnern, die Gott mir gab. 16. Gott hat mich dazu berufen, ein Diener von Jesus Christus für die Völker zu sein, damit sie durch den Heiligen Geist eine heilige Gabe werden. 17. Deshalb darf ich stolz auf das sein, was ich im Dienst für Gott durch Jesus Christus erreicht habe. 18. Ich wage es nur von den Dingen zu sprechen, die Christus durch meine Worte und Taten bewirkt hat, um die Völker zum Gehorsam zu führen. 19. Dies geschah durch die Kraft von Wundern und durch den Geist Gottes, so dass ich das Evangelium von Jerusalem bis nach Illyrien verbreitet habe. 20. Dabei war es mir wichtig, die gute Nachricht dort zu verkünden, wo der Name von Christus noch völlig unbekannt war. 21. Es sollte so geschehen, wie geschrieben steht, diejenigen, die noch nichts von ihm gehört haben, sollen ihn sehen und verstehen, 22. Das war auch der Grund, warum ich bisher immer wieder daran gehindert wurde, euch in Rom zu besuchen. 23. Da ich nun in diesen Gebieten meine Aufgabe erfüllt habe, möchte ich nach vielen Jahren des Wartens endlich zu euch kommen. 24. Wenn ich nach Spanien reise, hoffe ich, euch auf dem Weg zu besuchen und nach einer schönen Zeit mit euch weiterzureisen. 25. Momentan reise ich jedoch zuerst nach Jerusalem, um den dortigen Gläubigen einen wichtigen Dienst zu erweisen. 26. Die Gemeinden in Mazedonien und Achaia haben nämlich beschlossen, eine Geldspende für die armen Christen in Jerusalem zu sammeln. 27. Sie haben dies freiwillig getan, obwohl sie es den jüdischen Christen schuldig sind, weil sie an deren geistlichen Gütern teilhaben dürften. 28. Sobald ich diese Aufgabe erledigt und das Geld sicher übergeben habe, werde ich auf dem Weg nach Spanien bei euch vorbeikommen. 29. Ich bin sicher, dass ich mit dem vollen Segen von Christus zu euch kommen werde, wenn ich euch schließlich besuche. 30. Ich bitte euch dringend, liebe Brüder, betet für mich und unterstützt mich in meinem schweren Kampf für den Glauben. 31. Betet darum, dass ich vor den Ungläubigen in Judäa gerettet werde und dass die Gläubigen in Jerusalem meine Hilfe dankbar annehmen. 32. Dann kann ich mit Gottes Willen voller Freude zu euch kommen, um mich gemeinsam mit euch ein wenig auszuruhen. 33. Der Gott, der uns Frieden schenkt, sei mit euch allen. Amen.